Deutschlandfunk Kultur Tonart. Schön, dass man diese Herren auch wieder sieht und wieder hört. Aus dem Nachbarland aus Belgien, Balthasar. Bei diesem Namen denkt man zunächst einmal an einen der Heiligen der Könige, vielleicht auch noch an einen brasilianischen Fußballer, eine Novelle von Lawrence Durrell oder ein Café. Aber er steht auch für diese belgische Band, die morgen nach dreijähriger Pause ihr Comeback-Album Fever präsentiert. Marcel Anders hat's gehört und mit den beiden Machern Maarten de Voldere und Jinte de Prez gesprochen. Für uns fühlt es sich wie ein Neubeginn oder ein zweites Debüt an. Es ist zwar alles noch sehr Balthasar-mäßig, aber ein bisschen erfahrener und weniger ängstlich. Denn als Band wirst du über die Jahre immer selbstbewusster, was die Sache interessanter macht. An Selbstbewusstsein mangelt es Jinte de Prez und Maarten de Voldere nun wirklich nicht. Die beiden 31-Jährigen aus Gent sind schlagfertig, schelmisch, mitunter auch ein bisschen arrogant und sie brennen darauf, ihre Karriere fortzusetzen. 2015, nach drei Alben und endlosen Tourneen, waren sie müde und erschöpft auseinandergegangen, haben sich mit Soloprojekten wie Warhouse und Jay Bernard ausgetobt und dann einen zweiten Anlauf gewagt. Zunächst ohne konkrete Ideen, bis sie Fever, das Titelstück ihres vierten Albums, geschrieben haben. Was wir an dem Stück mochten, war sein Beat und sein abenteuerliches Arrangement. Trotzdem ist es ein eingängiger Popsong. Und das ist genau das, was Balthasar braucht, worin wir gut sind, nämlich Indie-Pop. Wir versuchen nur, ihn möglichst frisch und kreativ zu gestalten. But we try to, you know, do something fresh or creative. Ein Ansatz, der für eine spannende Mischung aus 60s Pop, Worldbeat, Funk und Soul sorgt, mit starkem Groove, vielseitiger Instrumentierung und intensiver Atmosphäre. Balthasar machen Popmusik, die etwas Cineastisches, Düsteres, Mystisches hat, die mit Texten über Liebe, Lust und Leidenschaft aufwartet und sich irgendwo zwischen machohafter Koketterie und erotischer Poesie bewegt. Leonard Cohen trifft Nabokov, etwa im Stück Wrong Vibration, das sich als Aufruf zu mehr Hedonismus und Sex versteht. Manchmal willst du einfach ein Arschloch sein. Und angesichts der MeToo-Bewegung sind Songs der perfekte Ort, um diese Seite auszuleben. Also viel besser als im wahren Leben. Wobei mir die Sexismus-Diskussion allerdings zu weit geht. Ich meine, würden Bücher wie Lolita heute geschrieben, würden sie eine riesige Debatte auslösen. Dabei sind es wichtige Kunstwerke. Und ich zolle ihnen Tribut, indem ich Songs in derselben Manier schreibe. In Wrong Vibration geht es zum Beispiel um Mädchen, die einfach zu süß sind. Genau das macht sie langweilig. Just too sweet. That makes them just too boring. Balthasar lieben es, Ecken und Kanten zu haben, den Hörer zum Mitsummen, aber auch zum Nachdenken zu bringen. Sie täuschen Easy-Listening-Unterhaltung an, fordern aber Aufmerksamkeit, Beachtung, Reaktion. Sie sind ein trojanisches Pferd, hinter dem sich mehr verbirgt als auf den ersten Schein. Das gilt auch für das Artwork von Fever. Es zeigt afrikanische Wildhunde, die irgendwie putzig wirken, aber es nicht sind. Es ist ein Bild, das wir im Internet gefunden haben und uns sofort gefiel. Wahrscheinlich, weil diese Tiere irgendwie hässlich sind und etwas Underdog-mäßiges haben. Außerdem sympathisiere ich mit ihnen, weil sie gemeinsam im Rudel jagen. Genau wie wir es auf der Suche nach unserer Muse tun. So do we. To hunt our muse. I never wanted you to let go. I never wanted you to lay low. I must be crazy now to let you, let you, let you go. Dieser Humor und diese Selbstironie sind ein weiterer positiver Nebeneffekt des Neuanfangs. Laut Maarten mussten Jinte und er sich erst trennen, um einander zu vermissen und alles ein bisschen lockerer anzugehen. Die besten Voraussetzungen für eine lange erfolgreiche Karriere im zweiten Anlauf. Die 11 Songs von Fever tun ihr Übriges. Wer das Duo, das auf der Bühne als Quintettauftritt live erleben möchte, Mitte Februar geben Balthasar 5 Konzerte in Deutschland. Fever ist ihr neues Album, das morgen erscheint. Marcel Anders hat mit ihnen drüber gesprochen.